Auch späterhin, als Bastian längst wieder in seine Welt zurückgekehrt war, als er erwachsen und schließlich alt wurde, verließ ihn diese Freude nie mehr ganz. Auch in den schwersten Zeiten seines Lebens blieb ihm eine Herzensfrohheit, die ihn lächeln machte und die andere Menschen tröstete. »Atreo«, schrie er dem Freund zu, der mit Fuche am Rande des großen Goldrunds stand, »komm doch auch! Komm, trink! Ach, es ist wunderbar!« Atreo schüttelte lachend den Kopf. »Nein, diesmal sind wir nur zu deiner Begleitung hier. Diesmal? Was meinst du damit?« Atreo wechselte einen Blick mit Fuchur, dann sagte er, »Wir beide waren schon einmal hier. Wir haben den Ort nicht gleich wiedererkannt, weil wir damals schlafend hergebracht wurden und schlafen wieder fort. Aber jetzt haben wir uns erinnert.« Bastian stieg aus dem Wasser. »Ich weiß jetzt wieder, wer ich bin.« »Ja«, meinte Atreo und nickte. »Jetzt erkenne ich dich auch wieder. Jetzt siehst du so aus wie damals, als ich dich im Zauberspiegeltor gesehen habe.« Bastian schaute zu dem schäumenden, funkelnden Wasser empor. »Ich möchte es meinem Vater bringen«, rief er in das Tosen. »Aber wie?« »Ich glaube nicht, dass es möglich ist«, antwortete Atreo. »Man kann doch aus Phantasien nichts über die Schwelle bringen.« »Bastian schon«, ließ sich Fuchur vernehmen. »Er wird es können.« »Du bist eben ein Glücksdrache«, sagte Bastian. Fuchur machte ihm ein Zeichen, still zu sein, und hörte dem tausendstimmigen Rauschen zu. Dann erklärte er, »Die Wasser sagen, du musst dich jetzt auf den Weg machen. Und wir auch.« »Wo ist denn mein Weg?« »Zum anderen Tor hinaus. Dort, wo der weiße Schlangenkopf liegt«, übersetzte Fuchur. »Gut, aber wie komme ich hinaus? Der weiße Kopf regt sich nicht.« In der Tat lag der Kopf der weißen Schlange bewegungslos. Sie hielt das Ende der schwarzen Schlange im Rachen, und ihr Riesenauge starrte Bastian an. »Die Wasser fragen dich«, verkündete Fuchur, »ob du alle Geschichten, die du in Phantasien begonnen hast, auch zu Ende geführt hast.« »Nein«, sagte Bastian, »eigentlich keine.« Fuchur horchte eine Weile. Sein Gesicht nahm einen bestürzten Ausdruck an. »Sie sagen, dann wird dich die weiße Schlange nicht durchlassen. Du musst zurück nach Phantasien und alles zu Ende bringen.« »Alle Geschichten? Dann kann ich nie mehr zurück. Dann war alles umsonst.« Fuchur lauschte gespannt. »Was sagen Sie?« »Still«,